Nach einer halben Stunde brachte jemand einen Teller mit 4 Keksen, die sich die 3 Probanden aufteilen sollten. In allen Fällen aß der wahllos ausgewählte Gruppenleiter den überzähligen 4. Keks. Louis erklärte den Elite-Absolventen: Sie alle sind, ganz allgemein gesprochen, zu Gruppenleitern bestimmt worden. Ihre Zulassung mag nicht vollkommen willkürlich erfolgt sein, dennoch müssen Sie deren willkürlichen Aspekt spüren. Sie sind die wenigen, die Glück hatten. Jede und jeder einzelne von Ihnen hat den Extra-Keks angeboten bekommen und Sie alle werden in Zukunft noch viel mehr Extra-Kekse angeboten bekommen. Und über kurz oder lang wird es Ihnen leicht fallen anzunehmen, dass Ihnen dieser Extra-Keks zusteht. Hier schlägt erneut der innere Erzähler zu und führt etwas durch, was Psychologinnen Kontrollüberzeugung, Locus of Control, nennen. Wir glauben, wenn auch individuell unterschiedlich stark, Kontrolle über unser Schicksal zu haben und dass Ereignisse mit unseren Entscheidungen zu tun haben. Die Fokussierung auf die individuelle Kontrolle geht mit dem sogenannten fundamentalen Attributionsfehler einher. Wenn anderen Menschen Schlechtes widerfährt, glauben wir eher, sie seien persönlich schuld daran. Wenn es uns aber selbst widerfährt, geben wir lieber den Umständen die Schuld. Und obwohl wir aus purem Glück Gruppenleiter werden, denken wir, dass uns der Keks irgendwie zustehen würde. Wir denken selbst bei Zufall an Verdienst. Erinnern Sie sich noch an die Gamer aus Kapitel 5, die spielen, weil sie davon ausgehen, dass sie gewinnen können? Von diesem Glauben an unseren potenziellen Erfolg und an die Idee, dass wir ganz allein für unseren Erfolg verantwortlich sind, profitiert unser gesamtes Gesellschaftssystem und insbesondere unsere Wirtschaft. Erst wenn ich das Gefühl beruflicher Selbstwirksamkeit habe, bin ich gewillt, dafür jeden Tag aufzustehen, Überstunden zu machen, mich emotional und körperlich zu verausgaben und Aufgaben zu erledigen, die ich nicht mag, weil ich unter anderem davon ausgehe, dass ich mir damit einen Platz an der Sonne verdienen kann. Als Menschen, die Helden sein wollen, müssen wir daran glauben können, dass es von Erfolg gekrönt sein kann, sich dem Drachen zu stellen. Die magische Zutat in Narrativen, die eben nicht den glücklichen Zufall als Grundprämisse haben, lautet Hoffnung. Sie gibt unserem Tun einen Sinn und lässt uns annehmen, dass wir uns unser Glück verdienen können. Sie lässt an einen besseren Ausgang unserer eigenen Geschichte glauben, solange wir nur besser performen. Sie trägt uns durch die beschwerlichen Momente harter Arbeit und wiederholten Scheiterns. Wenn eine Erzählung hingegen vermittelt, dass auch eine große Portion Glück unseren Erfolg bestimmt und es also weniger wichtig ist, ob wir fleißig sind oder nicht, werden wir im besten Fall gelassener, im schlechtesten Fall entmutigt und demotiviert.